WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zum Hörspiel in WDR 3, heute mit dem Stück Der Glückliche, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Roswitha Quadflieg und vor allem auf einer wahren Begebenheit. Im Mittelpunkt steht der Arzt Leopold Wagner, der von den Nazis für 21 Jahre in eine Heilanstalt für psychisch Kranke abgeschoben wurde. 3 Tage nach seiner Entlassung im Jahr 1959 kommt er dann unter mysteriösen Umständen ums Leben. War es Selbstmord? War es ein Unfall oder sogar ein Mord? Gesetz zur Verhütung erkrankter Nazis. Der nationalsozialistische Staat als erster bewusst die Folgerung aus den Erkenntnissen moderner Wissenschaft. Dort, wo mein Bruder Leopold in die Schlucht stürzte, verengt sich der ohnehin schmale Weg. Wanderung nur zu zweit, Gelände vertraut, kein Zeuge weit und breit. Ein leichter Stoß. Manchmal braucht das Schicksal eben einen Geburtshelfer. 3 Tage nach seiner Entlassung, kopfüber zwischen die Wipfel gesegelt und hart aufgeschlagen. Die arme Sau. Er sprang. Dr. Med. Leopold Wagner, verheiratet, Arzt. Geboren den 25. Jänner 1888 in Alzenau, altkatholisch. Gewöhnlicher Wohnort, Heil- und Pflegeanstalt Lohr, Deutschland. Sterbeort, Neustift Stubai, Tirol. Leiden, welche den Tod verursachten, Schädelfraktur, Hirnblutung. Andere wesentliche Leiden, Schizophrenie. Neustift am 3. August 1959. Der Leichenbeschauer H.S. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wird uns für die Zukunft von jenen Ballastexistenz befreien, indem wir die Erbkranken von der Fortpflanzung ausschalten. Gewinnen wir Raum für die Kinder gesunder Familien. Der Glückliche. Hörspiel von Roswitha Quadflieg. Kevin, du sitzt neben mir dann. Ein bisschen mehr nach links, hallo. Neben Lorenz? Ja, Moment, ich muss gerade noch. Charlotte und Lorenz, ihr nehmt da bitte Platz. Oh, das ist ja schön. Die Herren Dr. Schmidt und Rechtsanwalt Klose bitte ich, einander gegenüber Platz zu nehmen. Ja, danke. Danke, Sie haben so. Sehr freundlich. Ja, jetzt wären wir fast komplett. Danke, ja, danke. Ja. Können wir dir was einstrecken, Charlotte? Charlotte, bitte. Ja. Kann ich auch was haben? Ja, natürlich. Habt ihr alle was? Ja, zu trinken? Ja. Gut. Ja. Die Vorspeisen sind sehr gut. Bitte lang zu. Okay. Kannst du mir ein bisschen rüber rein? Zu Fleisch? Nee, danke. Das sieht irgendwie eklig aus. Okay. Für wen ist der 10. Teller? Pardon. Aber bevor das hier richtig losgeht, möchte ich euch reinen Wein einschenken. Ich persönlich betrachte es noch heute als Glück, dass Onkel Leopold damals in die Anstalt kam. Keiner von uns weiß, was er noch alles angestellt hätte. Auch mit dir, Gische. Natürlich war es tragisch, dass er in den Bergen abstürzte. Aber nicht nur. Was? Man könnte sein Ende auch als gnädiges Schicksal ansehen. Falls Hanna etwas nachgeholfen hat, meinetwegen. Manchmal braucht das Schicksal eben einen Geburtshelfer. Was? Ja, Opa war verrückt, na und? Das kann auch in jeder Familie vorkommen. Ich weiß nicht, warum er allen schon Stress darum macht. Du hältst jetzt mal deinen Schnabel, ja? Ja, meine ich aber auch. Ja. Wie ihr wisst, habe ich Leopolds 25. Todestag als Anlass für unser Treffen gewählt. Wir alle sollten endlich wieder miteinander ins Gespräch kommen. Es geht nicht an, dass weiterhin Lügen über ihn und auch über mich verbreitet werden. Eine Familie sollte zusammenhalten. Als Rechtsanwalt, aber auch als Mensch, möchte ich hier zunächst allen Familienmitgliedern gegenüber meine tiefe Betroffenheit darüber zum Ausdruck bringen, dass Leopold Wagner am 3. August 1959, drei Tage nach seiner doch noch erwirkten Entlassung aus der Heil- und Pflegeanstalt Lohr, in den Tiroler Bergen zu Tode kam. Allerdings geht mir, wenn ich mir sein Leben insgesamt anschaue, ein Sprichwort nicht mehr aus dem Kopf. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Ist das so? Hä? Wenn ich kurz einhaken darf. Ich glaube, wir alle in Lohr damals trugen ein klein wenig Mitschuld an seinem Tod. Offenbar unterschätzten wir nämlich, welche Magie, welch ein Sog von Abgründen ausgeht. Zumal für einen, dessen Wahrnehmung zwei Jahrzehnte lang auf ein Minimum reduziert war. Ach, Ulrich Weiß, willkommen. Nehmen Sie Platz. Hier, neben mir. Ja? Dankeschön. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Dort, wo mein Bruder Leopold in die Schlucht stürzte, verengt sich der ohnehin schmale Weg. Rechter Hand ragt der Fels hoch wie eine Wand. Zur Linken kann man den hohen Bäumen, die aus der Schlucht emporwachsen, in die Wipfel sehen. Der Boden war nach heftigen Gewittern aufgeweicht. Er trug schlechtes Schuhwerk. Am Ende des Tunnels ist Licht. Es geht voran. Kevin sollte nicht mit diesen Lügen aufwachsen. Um auszutreten, hatte ich mich ein paar Schritte von ihm entfernt. Und in dem Augenblick, mir war, als gleite hinter meinem Rücken ein großer Schatten vorbei. Sein grauer Mantel mag sich beim Sturz aufgebläht haben wie ein Fallschirm. Stille, kein Schrei. Und ich stand da, Mutterseelen allein, auf diesem schmalen Weg im Stubaital und wusste, mein Bruder Leopold Wagner ist tot. Du hast ihn geschubst. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da helfen weder Haube noch Schwesterntracht. Diese Äußerung gehörte bestraft. Eine saubere Sache. Sorgfältig geplant. Wanderung nur zu zweit. Gelände vertraut. Kein Zeuge weit und breit. Ein leichter Stoß. Schluss, aus und vorbei. Auch wenn du, mein lieber Bruder, es nicht wahrhaben willst. Ach, schon als Kind warst du gemein und verlogen. Und auch heute verlassen nichts als Dreck und Lügen deine Lippen. Den lieben langen Tag. Das war Hanna Wagners Stunde. Die lang ersehnte Machtübernahme einer herrschsüchtigen Seele und Wiedergutmachung vor ihrem geliebten Führer. Vergesst nicht, sie war treues NSDAP-Mitglied. Auf die Idee, dass du Hanna ihn gestoßen haben könntest, bin ich bisher nicht gekommen. Interessant. Ich jedoch meine, es war so. Er sprang. Exzentrisch in jeder Beziehung, wie Leopold nun einmal war. Ein Finale, ganz nach seiner Art. Wie ich ins Gasthaus zurückgelangt bin, weiß ich nicht mehr. Aber ich war eine rüstige Frau und kannte mich aus. Ich wanderte oft im Stubaital. Wahrscheinlich sah Leopold für sich keine Zukunft mehr. Es war ja kein Geheimnis, dass ich ihn, zumal in Hamburg, nicht mehr bei mir aufgenommen hätte. Aus mir, Cordula Wagner, geborene Rieschel, war eine völlig andere Frau geworden als die, deren Ehemann 1938 ins Irrenhaus gekommen war. In der Heilanstalt Lohr wurde sterilisiert. Aus Lohr wurde deportiert. Unserem Vater jedoch kein Haar gekrümmt. Warum? Habt ihr euch das mal überlegt? Drei Tage nach seiner Entlassung kopfüber zwischen die Wipfel gesegelt und hart aufgeschlagen. Die arme Sau. Und Sie, Hanna, haben zugeschaut. Ich kenne Ihr gütiges Lächeln. Genau. Lorenz! Fahr mich sofort raus. Du bleibst. Könnte dir so passen, einfach abzuhauen. Was ist denn das eigentlich? Ja. Darf ich vorstellen? Ulrich Weiß, Insasse und bester Kamerad. Wir kommen zu zweit. Zu zweit? Wenngleich mein Kamerad schon 25 Jahre tot ist. 21 Jahre hockten wir zusammen im Narrenhaus unserer kleinen Insel im Weltmeer. Das schweißt zusammen über den Tod hinaus. Wir, ein gutes Gespann, eine schöne Ergänzung, fast ein ideales Paar. Wir hatten keine Ahnung, wie lange das Theater dauern würde. Und viel Glück im Unglück. Viel Glück, viel Segen. Niemand schickte uns nach Stalingrad oder Monte Cassino und niemand ins Gas. Und keiner, und keiner fasste uns an den Schniedel. Meinem Kumpel nicht, weil er selber Arzt war und außerdem Hanna ihre allmächtigen Hände über ihn hielt. Ein Schutzengel mit strammen Waden. Die hätte unseren kackbraunen Chefärzten gleich eins in die Eier, wenn einer ihrem Bruder an die Eier kriegt. Es war ein Unfall. Mehr kann und will ich dazu nicht mehr sagen. Als sie ihn im Dezember 1938 einlieferten, trug er einen vollbepackten Rucksack auf dem Buckel. War ja gerade auf dem Wege nach Moskau. Ja, sein Rucksack, genau. Nach dem wollte ich schon immer fragen. Wo ist der abgeblieben? Dem Vormund ausgehändigt worden? Ein Kapitel für sich, die Vormünder meines Vaters. 4 insgesamt im Lauf von 21 Jahren. Mit den beiden ersten hatte Mutter intimen Kontakt. So. Und sowas habe ich in die Welt gesetzt. Das kann ich beweisen. Und über 1000 Reichsmark bar in der Tasche. Das ist doch Unsinn. Woher sollte Vater damals noch so viel Geld haben? Seinen Safe-Schlüssel hatte er zwar listig unter einer Schuhsohle versteckt, aber die Pfleger haben ihn gleich konfisziert. Dieser Mensch ist unerträglich. Lorenz, komm, Lorenz. Ja, jetzt so, doch. Ja, meint ihr denn wirklich, dass es gut ist, wenn das alles nochmal auf den Tisch hier kommt? Lorenz bühlt das nur wieder so auf. Irgendwann muss doch auch mal Schluss sein. Also das ist wenigstens meine Meinung. Niemand hat euch gezwungen, meine Einladung anzunehmen. Also, bis zu meinem letzten Atemzug werde ich dafür kämpfen, dass der Fall Dr. Leopold Wagner endlich ans Licht kommt. Dass endlich die wahren Teufel der Familie... Oh, Teufel. Also, wenn ich bitte ausreden darf, ja? Ich hatte gehofft, dass wir vernünftig miteinander reden. Alles andere bringt uns nicht weiter. Ihr alle wisst es. Er war ein Lebemann. Ein Angeber. Draufgänger. Und hat in keiner Weise in unsere Familie gepasst. Heute würde der wegen Vergewaltigung in der Ehe bestraft. Also bitte, Rose. Ja, das ist ja. Erinnert ihr euch an das geflügelte Wort, das in unserer Familie immer dran war, wenn einer dem anderen drohen wollte? Ne? Cordula, ich gehe schon mal vor. Ja, ja. Also, und wärm das Bett. Fünf Kinder zu zeugen ist kein Liebesbeweis. Darf ich jetzt vielleicht? Bitte, Herr Rechtsanwalt. Im Auftrag des Alleinerben Lorenz beschäftigt mich der Fall Dr. Leopold Wagner ja schon geraume Zeit. Und ich bleibe dabei, dass das Gutachten, welches den Ausschlag für dessen Einlieferung in die Heil- und Pflegeanstalt gab, der Coup eines ihm wohlgesonnenen Kollegen war. Das allein bewahrte ihn nämlich vor dem KZ. Immerhin warf er 2 Steuerfahndern den Satz an den Kopf: Adolf Hitler und das Finanzamt können mich am Arsch lecken. Ein selbstverhängtes Todesurteil. Ich kam Ende 1957 nach Lohr. Wagner war einer meiner damals 120 Patienten. Irgendwie unverwechselbar, nicht dumm. Eben selbst Arzt. Humor. Spezialgebiet Spitznamen. Spitznamen? Kein Kollege, Pfleger oder Insasse war sicher vor seinen Anspielungen. Unsere täglichen Unterhaltungen könnte man als durchaus amüsant bezeichnen. Er suchte Betätigung, lernte Russisch, übte Klarinette, spielte Karten und Schach und entging auf diese Weise geschickt geistiger Verödung. Außerdem verstand er es, seine einstigen Verdienste hochzuhalten und bewahrte sich so ein beachtliches Maß an Selbstwertgefühl. Dr. Schmidt, Sie bekommen auch noch nachträglich einen Orden. Mir ging sein Tod auch insofern sehr nahe, als wir im Laufe der Jahre eine Art Großfamilie geworden waren. Wobei vorauszuschicken ist, dass selbstverständlich auch bei uns, wie in allen anderen sogenannten Heilanstalten Deutschlands, nach Kriegsende zunächst beim Personal kräftig aufgeräumt wurde und sich wirklich neue Therapien zur Behandlung Schizophrener nur äußerst schleppend durchsetzten. Psychopharmaka kamen ja erst ab Mitte der 50er Jahre auf. Erst dann also gab es für einen Patienten wie Leopold Wagner eine Chance zum Neuanfang. Trotz nach wie vor bestehender Krankheit. Sag ich doch. Sie bekommen auch noch nachträglich einen Orden. Heute ist das Schnee von gestern. Heute, das sollten wir uns deutlich vor Augen führen, käme einer wie Ihr Mann, Ihr Bruder, Vater und Onkel und Großvater nach 4 Wochen wieder raus. Was? Wir alle sind doch davon ausgegangen, dass er wirklich unheilbar war. Du bist davon ausgegangen, weil du ihn loswerden wolltest. Ich werde für die Wahrheit kämpfen, solange ich atmen kann. Die Einzige, die hier die Wahrheit sagen könnte, ist Hanna. Und die wird den Teufel tun. Es war ein Unfall. Mehr kann und will ich dazu nicht mehr sagen. Also, wir haben Leopold gleich nach unserer Verlobung in der Anstalt besucht. Ja, und zu unserer Hochzeit im April 57, ne, ich... Da hat er uns ein Zitat aus dem Faust geschickt. Kennte der Jüngling die Welt genau? Im ersten Jahre schon würde er grau. Ja, mir erteilt er schriftlich den Befehl, ihm mindestens 6 Enkel zu präsentieren. 3 bezipfelte und 3 geritzte. Charlotte, was soll denn das jetzt hier? Ja, er hat zugegeben, er hatte schon wirklich einen etwas seltsamen Humor und... Naja, wir haben dann ja auch nur 3 geritzte geschafft. Unterschrieben waren die Zeilen übrigens ganz oft mit Tvoj Otec. Das heißt, dein Vater auf Russisch. Er lernte ja Russisch in Lohr. Verfasste eigenhändig 1 Grammatik. Schrieb 50 Hefte voll. Falls einer von euch die sehen will, ich habe die alle dabei. Bitte, bitte. Leo und ich sammelten Briefmarken. Der Händler, mit dem wir schriftlich verkehrten, soll Augen gemacht haben, als ihm die Anstaltsleitung eines Tages eröffnete, dass die Herren Wagner und Weiß gar nicht geschäftsfähig seien, weil Insassen der Heil- und Pflegeanstalt. Übrigens gab er sich schon bald nach seinem Einzug bei uns einen neuen Namen. Kaspar. Kaspar. Los jetzt. Und schrieb sämtliche Briefe mit durch. Kaspar. Raus. Weiter, jetzt wird's doch endlich Kaspar. Spannend. Ich lese mal vor. Meine Eltern sind tot. Ich habe eine einzige noch lebende Schwester. Sie ist im Kloster erzogen, tarnte sich als kohlrabenschwarze Atheistin, ist in Wirklichkeit aber Roms willenlose Sklavin. Das war von Jugend auf die Quelle eines mangelhaften geschwisterlichen Verhältnisses. Wir sind beide gleichberechtigte Erben des elterlichen Nachlasses. Meine Schwester ist 6 Jahre jünger als ich. Von Natur aus kerngesund müsste sie mich, den Älteren, überleben. Leider ist sie wegen ihrer Sklaverei mit all den geheim beauftragten Gemeinheiten eine Greisin geworden, mit schneeweißem Haar, von Runzeln bedeckt. Dass ihr Kasper, euch nicht schämt. Kasper, Kasper, Kasper. Leute, wie Ulrich Weiß hätte man... Da hatte Adolf Hitler schon recht. Habt ihr das gehört? Diese braune Schachtel ist unverbesserlich. Ich schwör's euch, dass sie ihre Orden und Urkunden bis heute unter blütenreiner Wäsche aufbewahrt. Wenn ich an den Sommer zurückdenke. Den Sommer 1928 in Westerland auf Sylt. Ach, Mama. Frischer Wind, weiße Schaumkronen auf der See, ein tiefblauer Himmel. Ich war 23 und er kam uns auf der Strandpromenade entgegen. Wäre ihm noch eine andere begegnet, dann wäre er glücklich geworden und wir hätten eine andere Mutter. Ein stattlicher Mann im weißen Anzug. Ja. Er roch nach Parfum. Als er an uns vorbei war, drehte ich mich nach ihm um und meine Schwester stieß mir ihren spitzen Ellenbogen in die Rippen. Dass er wohlhabend war, konnte ich auf den ersten Blick sehen. Na, abends trafen wir uns wieder beim Tanz und wir verliebten uns. Ja. Interessiert euch das überhaupt? Nein. Brennend. Vielleicht hilft es, sich einmal im Kreise der Familie auszusprechen. Wir heirateten in der kleinen Kirche in Hamburg-Eppendorf. Und bald darauf übersiedelte ich zu ihm nach Speyer. Eine goldene Zukunft. So dachte ich, läge vor mir. Vater konnte schon eine steile Karriere vorweisen, als er im Dezember 1928 der verwöhnten Tochter des Hamburger Teppichhändlers Rieschel das Ja-Wort gab. Leopold war in jeder Beziehung ungewöhnlich, ja. Fantasievoll und ausschweifend. Und vielleicht übt er gerade deshalb auf mich, ein Mädchen meines Standes, solche Faszination aus. Er las Bücher, Goethes Faust, spielte Klavier. Ja, in den ersten Monaten meiner Ehe meinte ich, trotz allem glücklich zu sein. Trotz allem? Was soll das heißen? Willst du das wirklich hier ausbreiten? Lassen Sie Ihre Mutter bitte ausreden. Also, Leopold hatte es vom ersten Tag beziehungsweise von der ersten Nacht an gern. Sehr gern. Während ich, was das anbetraf, noch völlig unerfahren war. Mutter, bitte, das ist... Ein kleines, mich äußerst verwirrendes Startproblem, ja, so würde man heute vielleicht sagen. Dass ich aber, wie ich hoffte, im Lauf der Zeit auf ein Normalmaß einpendeln würde. Wahrscheinlich stammten die fünf Kinder gar nicht von ihm. Herr Weiß, jetzt machen Sie aber mal einen Punkt, ja? Also seit seiner Scharlacherkrankung in Jugendjahren war sein Schniedel nämlich verkrüppelt. Und er macht es allen Weibern mit Tannenzapfen, ohne dass je eine kapierte, woher der Wonnestoß überhaupt Herr Weiß! Du hast ihn doch eingeladen. Und jeder von uns weiß, dass du mit deinen damals immerhin schon 23 Jahren so gut wie überhaupt noch gar nicht aufgeklärt warst. Lächerlich! Deine Schwester Paula sollst du gefragt haben, ob du wohl jedes Mal schwanger würdest, wenn er seine Hose neben das Bett lege. Unsinn. Kapiert ihr endlich, was für ein Glück das war, dass er Ende 38 in die Anstalt kam? Ja. Irgendwann übergab mir Leopold einen Brief und bat mich, diesen, falls es eines Tages ganz schlimm mit ihm komme, einem Kollegen auszuhändigen. Er spüre irgendetwas. Leider habe ich ihn ungeöffnet vernichtet. Was? Ja, wie noch weiteres, von dem ich fürchtete, es könne eines Tages gegen ihn Verwendung finden. Ey, ich fasse es nicht. Ausgerechnet dieser Brief wird weggeschmissen. Wahrscheinlich das einzige Dokument, das wirklich interessant gewesen wäre. Scheiß doch auf alle Zettel, Rechnungen und Gutachten von vor 40 Jahren. Die interessieren doch heute keine Sau mehr. Leider hat er mir das nicht geglaubt. In Lohr sogar behauptet ich, seine Ehefrau hätte versucht, ihn zu vergiften oder ihn angezeigt, damit er nicht nach Russland auswandere. Hä? Wieso eigentlich Russland? Ein Albtraum. Eins ist sicher, in der Zeit war es besser, die Frau eines Geisteskranken als die eines Reichsflüchtlings oder gar Widerständlers zu sein. Kann mir eigentlich einer von euch sagen, wo Vaters wertvolle Schmetterlingssammlung abgeblieben ist? Ach, hör doch jetzt vom Steinbeck-Flügel mal ganz abgesehen. Halt endlich deine Klappe! Von irgendwas musste Mutter uns schließlich durchbringen und dein Schulgeld bezahlen. Versager, dreimal kleben geblieben. Was? Aber es musste ja unbedingt Abitur sein. Ich hatte mir Kinder gewünscht, selbstverständlich. Aber nicht auf diese Weise gezeugt. Du hast ihn gehasst und dich mit seinen Vormündern amüsiert. Nicht zu vergessen deine Liaison mit diesem Schuhverkäufer Salomon, dem du im Souterrain deines Hamburger Elternhauses Quartier gabst. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Wir Glücklichen. Wir blieben am Leben. Ich, weil ich Leos Kamerad und außerdem geheim die Geliebte des Führers war. Fand ihn total geil mit seinem schrägen Scheitel und angeklebtem Schnurrbart. Das kleine Luda. Ein rattenscharfes Foto von ihm klebte in meinem Spind. Auch auf der Frauenstation gab's welche, die ganz wild nach ihm waren. Aber nichts an der gehörte mir. Das habe ich den Mädels ganz offen gesagt. Und jedes Mal eins auf die Rübe. Na klar, jede Liebe hat ihren Preis. Zu schade, dass er uns kein einziges Mal besuchte. Reiste doch sonst die Welt in seinem tausendjährigen Reich herum. Hätte uns unwerten Leben doch auch wenigstens einmal in die blauen Augen vielleicht Schiss gehabt. Bis tief in die finstere Seele hätten wir ihn... Leo wäre die Wände hochgegangen vor Abscheu. Ich kann das hier nicht länger ertragen. Fahrt mich raus! Halt den Mund! Dort, wo mein Bruder in die Schlucht stürzte. Oh, lasst ihm endlich seinen Frieden. Verengt sich der ohnehin schmale Weg. Glaubt es mir, es gab Tage, an denen hätte ich mich und euch, meine Kinder, am liebsten umgebracht. Eine Todsünde, ja, ich weiß. Deshalb suchte ich nach meiner Rückkehr nach Hamburg auch gleich den Pfarrer auf. Ja, du warst auf dem Männerhaus. Der mich und Leopold im Dezember 1928 getraut hatte. Och, arme Tante Cordula. Niemals hätten ihre Eltern die Einwilligung zu dieser Hochzeit gegeben, wenn sie geahnt hätten, wie verrückt Leopold war. Deine schwachen Symptome, Lorenz, also Misstrauen hier, Streitsucht, ja, ja. Fixe Ideen, die sind im Vergleich dazu, Kevin würde sagen, Peanuts. Ach, halt auf. Du dich da raus, ja? Ich werde einen Teufel tun. Ich bin hergekommen, um die Wahrheit zu sagen und endlich diesen Familiensumpf trocken ihr zu legen. Ihr alle habt überhaupt keine Ahnung. Herr Rechtsanwalt, ob Sie jetzt bitte... Ja, ja. Im Auftrag des Alleinerben bin ich gerade dabei, zwei Petitionen vorzubereiten. Was denn für Petitionen? Zur Aufhebung der Entmündigung, posthum. Ich kann es gut nachvollziehen, dass Lorenz Wagner sich und seine Nachkommen endlich von dem Makel Geisteskrankheit befreit sehen. Ja, was wollen Sie? Die meisten von uns sind doch, wie Sie gehört haben, ganz anderer Meinung. Unsere Briefmarkensammlung war ein Traum. Jetzt halten Sie endlich Ihre Klappe. 2 Jahrzehnte lief alles ohne einen Familienrat. Petitionen? Und an wen gehen die überhaupt? An den Deutschen Bundestag und den Bayerischen Landtag. Und mir wäre an einem Konsens mit Ihnen allen insofern sehr gelegen, als der Fall, wenn wir Erfolg haben, wahrscheinlich in die Presse kommt. Oh Gott. Schließlich handelt es sich um ein Verfahren von großer Tragweite, um nicht zu sagen einen Präzedenzfall. Für Zwangssterilisationen wurden später Entschädigungen gezahlt. Für zu Unrecht für geisteskrank erklärte bisher jedoch kein Pfennig. Also, ich bin dagegen. Sämtliche Fristen für Anträge wegen Wiedergutmachung sind doch schon vor 2 Jahrzehnten abgelaufen. Und ich persönlich will nur noch meinen Frieden. Nichts als meinen Frieden. Seht ihr, unserer Mutter, seiner Ehefrau, ist nichts an seiner Ehre gelegen. Ach, ja. So, das habe ich in die Welt gesetzt. Eine posthume Rehabilitation könnte möglicherweise auch als Sesam öffne dich für während der Nazizeit in der Schweiz eingefrorene Konten dienen. Kapiert. Lorenz kann den Hals nicht vollkriegen. Konten in der Schweiz? Ihres Einverständnisses bedarf es nicht. Aber wie gesagt... Ich sähe es gerne, wenn wir zu einem familiären Konsens kämen. Tja, wir können ja verhandeln, dass Onkel Lorenz die Miete mit uns teilt. Unsere Briefmarkensammlung war wirklich ein Traum. Und ich bin sicher, der Pfleger Rauch hat sie sich nach Leos Tod geschnappt. Ehe das Briefbombardement des gierigen Lorenz losbrach. Der spioniert ja jeder Unterhose seines Vaters. Persönlich noch einmal aufzukreuzen, hat er sich nicht getraut. Fürchtete wohl, dass sie ihn gleich einsacken würden. Und schwupp, in die alten Klamotten seines Vaters. Hätten ihm gepasst. Und einen Vogel hat er auch. Wie krass der Typ ist, findet ihr nicht? Man wird jemand nur dadurch, dass ein anderer einen wahrnimmt. Liebt. Leo nahm sich meiner an, gab mir eine Identität. Leo gab mir das Gefühl, jemand zu sein. Niemand sonst außer ihm brauchte mich. Die Ärzte redeten zwar mit mir, gaben mir Spritzen, aber sie brauchten mich nicht. Leo sagte, komm her. Und dann ging's los. Ja, wir waren Verrückte, völlig frei. Taten, wonach uns der Sinn stand. Und lauschige Plätzchen, Keller, Boden, Scheunen gab's in Lohr genug. Leo verfluchte den Führer, ich betete ihn an. Und wir liebten uns. Verkrüppelter Schniedel hin. Hilfswerkzeuge her. Weiter, bitte weiter. Jetzt wird's geil. Es war ein großer Fehler von dir, Cordula, diesen Menschen einzuladen. Irre sind abträglich, schaffen Chaos. Als der braune Wind dann heftiger blies und man unsereins zur Rettung der Rassenreinheit ohne viel Gefackel in den Ofen schob, hat die braune Hanna tatsächlich ein Machtwort riskiert. Sie hätte man. Jetzt fängt die schon wieder an. Unglaublich. Nichts kapiert. Soll ich fortfahren? Es reicht. Schluss. Mit Leos Einverständnis zeugten sie 5 Kinder mit ihrem Schwager, Heinrich von Priel. Einem Hamburger Lackaffen, auch Arzt. Einige Jahre in Offenburg stationiert. Weiter. Wie bitte, unser Vater soll... Bedank dich bei Mutter, dass uns diese Enthüllungen zuteil werden. Wer das allerdings glaubt... Zu gern hätten sie Prim ihrer Schwester Paula weggeschnappt, wenn er im Vergleich zu Leo nicht völlig mittellos gewesen wäre. Weiter. Kevin, du verlässt jetzt sofort das Zimmer. Wieso er? Wieso ich? So hat mein armer Kamerad seine, wie soll ich sagen, seine Verkrüppelung, wie auch anderweitige Neigungen, perfekt getarnt. Was für eine Sau der war. So, es ist an der Zeit, die Tafel aufzuheben. Danke, dass ihr alle über eure Schatten gesprungen und gekommen seid. Oh, jetzt kriegt Oma aber Schiss. Wir bleiben. Aha, mein lieber Bruder will also wieder... Schiss vor ihrer eigenen Courage. Wenn ihr mir noch eine Bemerkung erlauben darf. Jeder von Ihnen hier wurde, und wie Sie gemerkt haben, jeder auf seine Art, Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Auch das würde in den Begleitschreiben zu den Petitionen selbstverständlich erwähnt. Begreifen Sie doch endlich. Außer Lorenz hat niemand in der Familie Interesse daran. Wir Glücklichen, trotz Durchbiegens und Maulknetens und systematischer Störung der Nachtruhe, dieser drei fiesen Methoden, mit denen man uns schikanierte und jenseits aller ohnehin fragwürdigen ärztlichen Anwendungen klein zu kriegen versuchte, gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich wusste es. Vater wurde misshandelt, 21 Jahre lang. Mir dreht sich der Magen um. Beruhige dich. Durchbiegen? Der Delinquent wird von 4 Mann, einem Pfleger und 3 dazu bestimmten Patienten wie eine Sau beim Abstechen mit der Schnauze nach unten zu Boden geworfen. 2 Kerle knien auf seinen Armen. Aufhören! Und unsere Mutter lag derweil im Bett des Schuhverkäufers Salomon. 2. Maulknete. Er soll aufhören. Wer weiß, ob Sie sich nicht vielleicht einen Moment ausruhen wollen. Ich bin fit. 3. Systematische Störung der Nachtruhe. Extra zu diesem Dienst beorderte sogenannte Nachtruhestörer schwärmen gezielt aus, wecken ständig einzelne Schläfer immer wieder auf. Selbst eigentlich Kerngesunde verfallen so in permanent weinerliche Stimmung, schlafen auch tagsüber ein. Hinzu kommen entsetzliche Krämpfe, massive Verstopfung, Kotzerei, Sehverlust, sogar Stigmata. Dr. Schmidt, ich flehe Sie an, können Sie diesen armen Menschen nicht irgendwie zum Schweigen bringen? Herr Weiß. Ja, Stigmata. Wir wurden Heilige und gerade noch rechtzeitig isoliert, bevor wir uns Stricke gegriffen und uns in einem der vielen Kellergewölbe der Heil-Hitler- und Pflegeanstalt aufgehängt hätten. Wir beide für uns allein in einem Zimmer. Aufhören! In einem Zimmer. Aufhören! Wir beide für uns aufhören! Allein. Für uns allein. Halt dir doch die Ohren zu. Hätten. Wir beide aber in einem Zimmer. Sitzen. In eines einem Tages Zimmer. Wird dich wir dein Gewissen einholen. Bis heute ist es mir ein Rätsel, wem oder welchem Umstand wir unser Glück verdanken. Vielleicht Hannas Beförderung. Es mag durchaus sein, dass solche Maßnahmen damals in Lohr zur Anwendung kamen, wie ja überhaupt der Umgang mit geistig oder körperlich behinderten Menschen während des Dritten Reiches, wie Sie ja alle wissen. Naja, schweigen wir lieber. Von da an war Ruhe. Wir frönten unseren Leidenschaften, spielten Schach. Der Sterilisation entging nur, wer den Beweis erbrachte, nicht erbkrank oder bereits unfruchtbar zu sein. Wer eine ausländische Staatsbürgerschaft annahm oder unterschrieb, freiwillig und auf eigene Kosten, bis ins Alter der Fortpflanzungsunfähigkeit in der Anstalt verbleiben zu wollen. 4 Spielarten, die alle, abgesehen von der ersten, im Fall Leopold Wagner den Ausschlag gegeben haben mögen, dass er unbeschadet davon kam, trotz eindeutig abartiger Neigungen. Ich frage euch, warum will Lorenz es partout nicht wahrhaben, dass unser Vater nicht nur seelisch krank, sondern auch extrem pervers veranlagt war? Hat er selbst etwas zu verbergen? Jetzt halt endlich dein dreckiges Maul, Gesche! Und Charlotte, nie würde sie ein Sterbenswörtchen über ihre schmalen Lippen lassen, wie ihr eure Kinder gezeugt habt. Oh. Kann uns ja auch scheißegal sein. Vater jedoch ist seit 25 Jahren tot. Und es wäre an der Zeit, endlich die Wahrheit... Gesche, lass uns doch sein! Gesche, tun Sie doch was! Ich bitte Sie! Bitte, beherrschen Sie sich. Aufgepasst. Ich weiß, wovon ich rede. Kinder wandern nachts. Und durch die nur um einen Spalt breit geöffnete Schlafzimmertür meiner Eltern habe ich mit eigenen Augen gesehen. Aufgepasst. Fertig gemacht. Von Anfang an war sie nur auf sein Geld aus. Selbst das Ruhegehalt, das ihm ab 1940 tatsächlich und sogar rückwirkend gezahlt worden. Ja, aufgepasst. Ja, nachdem es auf meine Initiative hin, auf meine, Lorenz, endlich ruchbar geworden war, dass man einen bereits Kranken aus dem Beamtenverhältnis entlassen hatte. Ja, Herrschaften, ja, selbst aufgepasst. Das sagte sie ein. Allein aus Habgier hast du seinem Wunsch, sich scheiden zu lassen, nie stattgegeben. Habgier, wie kannst du es wagen, Lorenz? Nur euretwegen habe ich durchgehalten. Das hätte dir gefallen. Der verhasste Irre mit heraushängender Zunge am Strick auf einem der Dachböden des Narrenhauses. Aufgepasst. Folgendes Dokument. Lohr im Juli 1939. Mein lieber Vormund, zwischen meiner Schwester Hanna und Ihnen scheint eine gewisse Disharmonie zu bestehen. Das ist bedauerlich. Denn es wäre doch zweckmäßig, wenn Sie, meine Schwester, heiraten würden. Sie hat zwei Häuser und allerhand sonstige Vorzüge. Allerdings müssten Sie auf jegliche Befriedigung verzichten. Da könnte ich Ihnen als gute Beihenne meine Frau empfehlen. Was? Sie ist von mir seit Jahren trockengelegt und wird eine anderweitige Bespringung auf das Herzlichste begrüßen. Ja, das gibt's doch nicht. Sind Sie so mein Schwager geworden, bin ich sicher, dass Sie meinen fünf armen Kleinen ein guter Ersatzvater sein werden. Mein Vorschlag ist gemacht. Überlegen Sie ihn. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Mündel, Dr. Wagner. Das Maß ist voll. Lorenz, fahr mich raus. Sofort. Herr Weiß, ich war davon ausgegangen, dass Sie hier zur Aufklärung beitragen. Wenn Sie allerdings, wie soll ich sagen, jetzt möchte ich Sie doch bitten zu gehen. Wow, zwei zerstrittene Krähen solidarisieren sich. Na dann. Nein, er bleibt. Hier wird nicht gekniffen. Das wäre auch mein Vorschlag. Alle sollten sich aussprechen. Denn vielleicht stellt sich am Ende heraus, wofür selbst diese Zerwürfnisse gut waren. Sobald wieder Züge fuhren und es Passierscheine für Reisen in die amerikanische Zone gab, habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich kam an, trat in ein Haus. Ein langer Gang. Merkwürdige Gestalten kamen auf mich zu. Ein Wärter mit großem Schlüsselbund lief vor mir her. Ich hatte Angst. Ich trat in ein enges Zimmer. Am Tisch saß ein fremder Mann und starrte ins Leere. Ich ging ein Stück auf ihn zu und sagte ihm, wer ich sei. Aber er schwieg. Vor ihm auf dem Tisch lagen Maronen. Er bot mir eine an, aber sie war hart und blieb mir im Hals stecken wie ein Stein. Er tat mir sehr leid. Ich fragte ihn, was er denn den ganzen Tag so mache. Da räumte er aus der Schublade ein paar Hefte hervor und sagte, er lerne Sprachen, vornehmlich Russisch. Ich war baff. Und dann ging's los. Mit Schimpfen, laut und grob. Auf den Papst, die katholische Kirche. Auf Mutter, auf mich. Und meine Geschwister. Ein hässlicher Wortschwall, der, wie mir schien, völlig unkontrolliert aus ihm herausbrach. Zum Glück verstand ich nicht alles. Und der Wärter legte seine Zum Hand Glück um Glück verstand mich. Ich nicht alles. Und der und Wärter legte hinaus. Seine Hand um mich und führte mich hinaus. Bereits im Mai 1946, unmittelbar nach Aufhebung der Besuchssperre, fuhr ich nach Lohr. Die hatten Typhus. Wisst ihr, was das heißt? So schnell wie irgend möglich wollte ich ihn rausholen. Warum glaubt mir denn hier keiner? Natürlich wäre es eine Katastrophe für alle gewesen, wenn Vater damals tatsächlich... Was sagst du? Ja, nun beruhig dich mal, ja? Das glaube ich jetzt nicht. Ich drehe gleich durch. Stellt euch doch mal ganz konkret vor, was das bedeutet hätte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Lorenz. Seit ich dich kenne, versuchst du Beweise zu sammeln dafür, dass dein Vater 21 Jahre lang unrechtmäßig im Irrenhaus sitzt und jetzt auf einmal... Was, alles für nichts, oder was? Die kleine Geische sah aus wie Hanna, wie ihr aus dem runden Gesicht geschnitten, dieselben glasklaren Puppenaugen. Inzest? Die stramme Schwester deutscher Nation, ein Kind mit ihrem Bruder? Lorenz! Verdammt nochmal, Lorenz! Weiter, jetzt wird's endlich wieder spannend. Mal ehrlich, glaubt das einer von euch? Glauben? Schwamm drüber, ist lange her und geht ja eigentlich auch niemandem was an. War aber vielleicht der Grund, warum Hannas Verlobter sich eines Tages verdrückte und die treue Seele sitzen ließ. Treue Seele, eine herrschsüchtige, missgünstige Madame. Wer weiß, es reicht, weiß. Wir haben verstanden. Im Familienalbum gibt es ein Foto, auf dem Hanna und Opa neben einem Kinderwagen stehen. Wie ein Ehepaar. Und wenn ihr irgendjemand auch nur ein Fünkchen Interesse an meiner Meinung hätte, würde ich ihm ins Gesicht sagen... Hanna war es, die ihn verpfiffen hat, damit er ihr nicht nach Russland abhaute. Aufhören! Aufhören! Aufhören! Es geht voran. Am Ende des Tunnels ist Licht. In den Weihnachtsferien 1949 habe ich mich, hört genau zu, als erster unserer Familie zu ihm auf den Weg gemacht. Bei 20 Grad minus und mit meinem Moped. Oh Gottchen. Alles andere, was hier vorgebracht wurde, ist gelogen. Und anstatt einen... irgendwie auffälligen, gemeingefährlichen Menschen anzutreffen, stieß ich auf einen ruhig und besonnen am Tisch sitzenden Mann, der keinerlei erkennbare Zeichen einer geistigen Erkrankung aufwies und Pfeife rauchte. Aufgepasst, Herrschaften. Hier steht's. Der Patient hält überhaupt nicht auf sein Äußeres, läuft herum wie ein Räuberhauptmann. Halt doch den Mund. Auch uriniert er in Blechdosen, die er zum Ärger aller in Waschbecken entleert. Als ihm dies untersagt wurde, reagierte er mit Schimpfkanonaden. Er redet ungeniert über seine sexuellen Bedürfnisse, brüstet sich seiner onanistischen Akte und verlangt öfter in scherzhaft gemeinter, aber völlig hemmungsloser Form... Schluss jetzt, Idiot! Ihr hattet mich eingeschüchtert. Hanna, kein Wort über die Familie, über Geld und vor allem nicht über die Kirche. Mutter, die Ärzte werden auch dich behalten. Du bist erblich belastet. Pass auf! So saßen wir uns stumm gegenüber. Und wie hatte ich mich all die Jahre auf das Wiedersehen mit meinem Vater gefreut. Merkst du es immer noch nicht? Du bist einem Phantom hinterhergerannt. Mutter war der Teufel. Keine Liebe, keine Wärme. Schon als kleines Kind hätte ich dich am liebsten... Sag es. ...umgebracht. Ja, das war alles Hannas Einfluss. Du warst eher ein ängstlicher Junge. Die Ohrfeige war reine Notwehr. Sie haben ihre Mutter geschlagen? Ich stand unter Stress. Das Hausverbot. Du hast Vaters Duellpistolen geklaut. Das Hausverbot, das sie mir per Rechtsanwalt erteilte, gilt nach wie vor. Auch ihre Wohnung, in der sie seit Verkauf des Elternhauses lebt... habe ich noch nie betreten. Und dabei würde ich wie ein winselnder Hund, wenn sie mir, und sei es auch nur den kleinen Finger... Ist gut. Hä? Was sind denn das auf einmal für Töne? Ja, ich hab's geahnt. Das ist alles zu viel für ihn. Erbärmlich. Alle noch mal herhören. 2 Jahre vor Leos Entlassung kamen Sie, Dr. Schmidt. Mit ihnen setzte eine völlig neue Ära ein. Dem Mündel wurde Geld ausbezahlt. Er schaffte sich neue Kleidung an. Hut, Krawatte, Lodenmantel, seinen Todesmantel. Auch seine goldene Uhr bekam er zurück. So konnte er nach langen Wanderungen pünktlich zurück in der Anstalt sein. Hä, der durfte raus? Wandern, das war was. Für die Füße, die jahrelang nur im Quadrat geschlurft waren. Sie waren sein Engel, Dr. Schmidt, oder was? Naja, ich... Heute ist alles anders. Keine Zäune, keine Isolation. Heute lugt in dem kleinen Ort Lohr um jede Hausecke einer von uns. Und das stört niemand. Alles friedlich, nur in den Nächten schlurfen sie manchmal herum. All diese unwerten Leben, kleine, bucklige Gestalten und klopfenden Bürgern an die Haustüren, um zu fragen, warum sie damals und ob sie tatsächlich und ob sie tatsächlich nichts... Also, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Nehmen wir an, das ist auch in Ihrem Sinne, Dr. Schmidt. Selbstverständlich. Wenn ich also noch kurz auf mein Anliegen zurückkommen darf... Auf keinen Fall. Auch ich bin dagegen. Ja, bitte, ich kann Sie nicht zu Ihrem Glück zwingen. Also dann, ein Schlusswort für jeden. Möglichst kurz, bitte. Gut, ich fange an. Denn schließlich war ich der Einzige von euch, der damals vor Ort war. Hannas Telegramm, sofort kommen, Vater tödlich verunglückt, erreichte mich am 3. August 1959 um 16.32 Uhr, kurz nach Dienstschluss. Und keine 24 Stunden später war ich bei ihm, im Stubaital. Ich hab das geahnt, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Ja. Hoffentlich kommt Lorenz jetzt nicht auch noch auf die Briefe zu sprechen, die Leopold als junger Mann an seine Freundinnen geschrieben hat. Hä? Was denn für Briefe? Charlotte, es reicht. Ja. Vater zu identifizieren blieb mir zum Glück erspart. Hannas Aussage... Ich muss das sagen, diese Briefe, an denen jeder Laie ablesen kann, dass schon damals bei ihm kräftig sämtliche Schrauben locker waren. Charlotte! Ja, und dann wäre alles umsonst gewesen. Und dann können wir uns... Charlotte! Zum Andenken habe ich Hanna an der Absturzstelle fotografiert. Auch die defekte Absperrung ist auf dem Foto deutlich zu sehen. Auch deretwegen hätte ich Anklage erheben sollen. Nicht nur wegen des von Mutter komplett eingestrichenen Kostenzuschusses für seine Beisetzung. Und dabei hat Hanna alles bezahlt. Überführung nach Alzenau, Blumengestecke, Pfarrer aus Offenbach. Wieso eigentlich Pfarrer? Vater war doch gegen die Kirche. Das wusste jeder. Auch darüber hat sich seine braune Schwester also selbstherrlich hinweggesetzt. Heil Hitler und Amen in einem Satz herunterzubeten, bereitet mir offenbar keine Bauchschmerzen. Wenn es nach Mutter gegangen wäre, wäre Vater auf das elterliche Familiengrab in Hamburg-Ohlsdorf gekommen. Aber was sollte Dr. Leopold Wagner, der ehemalige Stadtarzt von Speyer, denn in Ohlsdorf? Was weißt du denn überhaupt? Ihr Schlusswort, Herr Wagner. Wenn ich bitten darf. Wo ist eigentlich der Wein geblieben? Nach der Beerdigung haben Charlotte und ich Hanna für ein paar Wochen zu uns geholt. Sie war am Ende. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich einen Menschen so weinen sehen. Frau Wagner, Ihr Schlusswort bitte. Nein, danke. Ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Ach Gott. Ja, dann Herr Weiß, bitte. So ein glückliches Leben. Niemand sonst auf der ganzen Welt hatte es so gut wie wir. Wir überlebten die eigene Vernichtung, bewohnten ein warmes Zimmer, hatten zu essen, nicht viel, aber immerhin. Wer sich an die Hölle gewöhnt, kommt in ihr aus, fühlt sich in einem gewissen Maße sogar in ihr wohl. Entlassung? Wohin und wozu? Kein Platz mehr für den armen Kaspar. Nirgendwo. Seine Schwester Hanna, das Ungeheuer, handelte schon recht, als sie ihm im Stubaital, ohne zu wissen, wem eigentlich sie einen Dienst tat. Wir sollten zum Ende kommen. Warum Leopold Wagner verschont blieb, können wir nur vermuten. Seine Geisteskrankheit brach aus zu einer Zeit, in der in Deutschland ein Geisteskranker an der Macht war. Wagner hatte sich aus kleinen Verhältnissen hochgekämpft, ein großes Verdienst, zeitlebens aber auch sein Problem. Ihm fehlte die Souveränität der eigentlich Gebildeten. Der eine fügt sich in die Verhältnisse, dem anderen machen sie krank. Der Tonus der Seele, wenn ich das mal so nennen darf, ist das Entscheidende. So einer wie Leopold Wagner, seien Sie sicher, wäre in jedem System angeeckt, weil er nicht systemfähig war, durch und durch quergestreift. Verstehen Sie? Der war abartig und gehörte eingesperrt. Punkt. Selbst Lorenz und Charlotte scheint das von Anfang an klar gewesen zu sein. Mein Schlusswort? Am Ende des Tunnels ist Licht. Es geht voran. Oh Mann, das sagst du andauernd. Man darf den Kopf nicht hängen lassen und nicht zurücksehen. Ich habe einen Strich unter die Vergangenheit gezogen. Die größte Gnade ist es, wenn man gesund sterben kann. Oh, das Einzige, was mich wirklich interessiert hätte, ist dieser Brief, den er Oma zur Verwahrung gegeben hat, kurz bevor bei ihm die Sicherung rausgeknallt ist. Und der ist futsch. Vielleicht hatte er darin ja niedergelegt, dass seine Tochter Gesche, also meine Mama, in Wirklichkeit ein Kind von ihm und Hanna war. Also nicht nur Gefängnis, Irrenhaus, Nazi-Krankenschwester und Krieg, sondern auch noch Inzest. Geil. Ich würde gern noch einmal auf mein eingangs zitiertes Sprichwort zurückkommen. Ja, schießen Sie los. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Dieser Mensch war irgendwie Opfer, Lamm. An dem wurde ein Exempel statuiert, ein anderes Prinzip offenbart. Das mit einem Menschenleben etwas ganz anderes gemeint sein kann, als man gemeinhin ahnt. Eine okkulte Spur, eine Aufgabe, ein Prüfungsweg. Hä? Wenn man die Fähigkeit besäße, junger Mann, radikal den Standpunkt zu wechseln, würde man das erkennen. Auch, dass alles noch viel schlimmer hätte kommen können. Vielleicht waren 21 Jahre Heil Hitler und Pflegeanstalt Lohr, wie er sie nannte, für ihn und für sie, seine Familie, das kleinere Übel. Und was, überlegen Sie mal, ist eigentlich Glück? Das Leben hat so viele Gesichter. Die Messlatte ist das Entscheidende. Charlotte und ich lassen auf Vaters Grab jetzt einen neuen Stein aufrichten. Und zwar mit der Inschrift, die er bereits in seinem 1936er Testament für sich gewählt hat. Leopold Wagner, 1888 bis 1936, Veritati. Wobei das Todesjahr selbstverständlich korrigiert wird auf 1959. Egal, was das kostet. Eigentlich hat sich alles nur deshalb verzögert, weil ich mir absolute Klarheit darüber verschaffen wollte, was Veritati wirklich heißt. Und dass es sich dabei nicht um eine dieser Unanständigkeiten handelt, die Vater ja gelegentlich im Munde führte. Veritati, auf die Wahrheit. Um die ging es doch, auch hier. Schluss jetzt, Lorenz. Es ist alles gesagt. Was sehr unklug von dir war, Cordula, ist, dass auch Ulrich Weiß hier zu Wort kam. Ich sagte es bereits. Irre sind abträglich, schaffen Chaos, verzerren die Wirklichkeit. Da hatte Adolf Hitler... Genug! Ich habe mein Leben lang nur Gutes getan. Ich war Krankenschwester und habe 2 Weltkriege mitgemacht. Das kann sich keiner von euch vorstellen, was das heißt. Das prägt. Ich hatte wenig vom Leben. Meine Verlobung wurde gelöst. 1942 erlitt ich einen Nervenzusammenbruch, den ich nur dank der Solidarität innerhalb der NS-Schwesternschaft überwand. Ich war eine Dienende und gläubig mein Leben lang. Im Gegensatz zu meinem Bruder Leopold. Daran ist nichts schön zu reden. Wozu also Petitionen? Er erntet, was er gesät hatte, auch im Stubaital. Ich werde aufrecht vor unseren Herrn treten. Ich habe ein reines Gewissen. Der Glückliche. Hörspiel von Roswitha Quadflieg. Die Rollen und ihre Darsteller: Cordula Katharina Matz, Hanna Doris Kunstmann, Lorenz Gustav Peter Wöhler, Gesche Sabine Orleon, Rose Angelika Thomas, Charlotte Gabriela Maria Schmeide, Kevin Jörg Pohl, Ulrich Weiß Christoph Banzer,